Ohrensausen wird Ihnen präsentiert von Deine Stimme für Südafrika. Erzählen Sie Ihre Geschichte oder Ihre Vorstellungen zu Südafrika. Klicken Sie sich rein unter www.deinsüdafrika.de/mosaik. Unter allen Teilnehmern wird eine Reise zur FIFA-Fußball-WM 2010 in Südafrika verlost. Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Michael Fischer. Wasser, Lebenselixier und rares Gut. Der Baustoff des Lebens. Jeder kennt es und jeder benutzt es. Wasser. Schon morgens, wenn der Tag mit Waschen und Zähneputzen eingeleitet wird, stellt es sich rasch als unentbehrlich heraus. Ohne Wasser ginge nicht viel auf unserer Erde. Und doch gehen wir eher nachlässig, mitunter sogar verschwenderisch mit dieser Flüssigkeit um. Wie wichtig Wasser als Baustoff des Lebens ist, zeigt sich nicht zuletzt in der Astronomie. Wasser auf dem Mars oder auch nur auf dem Erdmond zu finden, ist bis heute einer ihrer wichtigsten Aufgaben. Was also macht das Wasser aus, jenes unfassliche Material, das uns buchstäblich durch die Finger rinnt? Wasser im Körper. Das Wort Wasser leitet sich vom althochdeutschen Wasser, das feuchte, fließende, ab. Kaum zu glauben, aber jeder Mensch besteht zu etwa 70% aus Wasser. Dazu gehört ein Anteil im Blut von über 90%, im Gehirn von 70-75% und selbst in den Knochen von 22%. Im Laufe des Lebens nehmen wir zwischen 55.000 und 65.000 Liter Wasser zu uns, also pro Tag etwas über 2 Liter. Das ist auch notwendig, denn wir scheiden schließlich permanent Flüssigkeit aus. Deshalb ist regelmäßiges Trinken so wichtig. 3 Liter am Tag können es gerne sein. Auf den ersten Blick paradox ist dabei, dass Wasser an sich gar keine Nährstoffe transportiert. Farblos, geruchlos, geschmacklos. Die besondere Bedeutung des kühlen Nass erschließt sich nicht einmal auf den zweiten Blick. Doch schon der Liter Meerwasser enthält 30 Gramm Kochsalz, dazu Spurenelemente und den Sauerstoff, den die Meerestiere atmen. In den Organismen transportiert Süßwasser Gase, Salze, Fette und Hormone an die Stellen, wo die Stoffe gebraucht werden. Selbst den Sauerstoff aus der Luft nehmen wir mit Hilfe eines Wasserfilms an unseren Lungenbläschen auf. Und so wichtige Bausteine des Lebens wie die Erbsubstanz DNA würden ohne Wasser ihre Aktivität verlieren. Wasser auf der Erde. Wasser ist das einzige Material, das wir in allen 3 Aggregatzuständen kennen. Flüssig, gasförmig und gefroren. Entsprechend groß ist die Menge, in der Wasser auf der Erde existiert. Schließlich sind 71% des Globus von Wasser bedeckt. Insgesamt verfügt die Erde über etwa 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser, wovon aber nur ein sehr kleiner Teil als Süßwasser vorliegt. Und der ist weitgehend in Form von Polareis gefroren. Unmittelbar getrunken werden kann also nur ein ganz kleiner Teil der Gesamtmenge. Hier verbirgt sich ein Problem. Stellt doch die bislang noch fehlende oder unzureichende Versorgung eines großen Teils der Weltbevölkerung mit sauberem Wasser eine der größten Herausforderungen der Menschheit in den nächsten Jahrzehnten dar. In seiner Funktion für uns Menschen kann Wasser nicht ersetzt werden. Es gilt daher auch als das wichtigste Lebensmittel. Nur 3 Tage kann ein Mensch ohne Wasser auskommen. Ohne feste Nahrung etwa einen Monat. Die Rolle des Trinkwassers. Meist denkt man an Trinkwasser, wenn von der chemisch als H2O bezeichneten Substanz die Rede ist. Wobei nicht vergessen werden darf, dass Wasser auch für die Hygiene eine unentbehrliche Rolle spielt. Das Waschen des eigenen Körpers, von Kleidungsstücken oder Gegenständen des täglichen Bedarfs geht mit Wasser besonders gut. Dieses Wasser muss bereits sauber sein. Doch nur ab einem bestimmten Reinheitsgrad kann es als Trinkwasser Verwendung finden. Dazu darf es keine Krankheitserreger enthalten und muss über eine Mindestmenge an Mineralstoffen verfügen. Glücklicherweise kann Wasser im Gegensatz zu mineralischen und fossilen Rohstoffen nicht endgültig verbraucht werden. Die Wassermenge auf der Erde bleibt stets gleich. Sie variiert nur in ihrer Form. Gasförmig, flüssig, fest und in ihrem Verschmutzungsgrad. Mit Trinkwasseraufbereitungsanlagen wird Wasser in einem aufwendigen Verfahren gereinigt. Dabei geht es vor allem darum, bestimmte Stoffe, etwa Schwebstoffe, Fremdpartikel oder Salze, zu entfernen. Gesetzliche Vorgaben regeln die Wasserqualität und haben dazu geführt, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz Trinkwasser das am intensivsten kontrollierte Lebensmittel überhaupt ist. Ein aktueller Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Anlagen zu mehr als 99% die strengen gesetzlichen Anforderungen einhalten. Tatsächlich bestehen für Trinkwasser im deutschsprachigen Raum höhere Qualitätsanforderungen als für industriell abgepacktes Mineralwasser und Tafelwasser. Wasser als rares Gut. Weit über 1 Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder müssen verschmutztes Wasser trinken. Diese unzureichende Versorgung ist in Entwicklungsländern die Hauptursache für die meisten Krankheiten und Todesfälle. Vor allem für die hohe Kindersterblichkeit. Zahlreiche Entwicklungsprojekte widmen sich der Verbesserung dieses Problems und versuchen, über Brunnenbohrungen bis hin zu Meerwasserentsalzungsanlagen dauerhafte Lösungen zu finden. Hier zeichnen sich Konflikte am Horizont ab. Ist doch Wasser, wie bereits jetzt das Erdöl, ein außerordentlich begehrtes Gut. Während Mitteleuropa allein aufgrund seiner Niederschlagsmenge keine Wasserknappheit zu fürchten hat, sieht diese Situation in Afrika und anderen bevölkerungsintensiven Erdteilen wie Asien oder Indien gänzlich anders aus. Hier sind in zunehmendem Maße Verteilungskämpfe um Wasserreservoirs zu fürchten. Bereits jetzt ist von einer Wasserkrise die Rede. Es gibt aber auch effektive Möglichkeiten, gegenzusteuern. Einerseits staatlich gelenkte Programme, andererseits Maßnahmen für jeden Einzelnen, mit dem wertvollen Grundstoff Wasser ökonomischer umzugehen. Das virtuelle Wasser. Das Problem hat nämlich noch eine weitere Dimension. Nach einer neuesten Studie des WWF verbraucht jeder Bundesbürger pro Tag etwa 124 Liter Wasser. Das ist zunächst nicht viel, wenn man bedenkt, dass für die USA ein Wert von 295 Litern pro Kopf ausgerechnet wurde. Doch Wasser wird auch bei der Erzeugung, dem Transport und der Verarbeitung von Produkten verbraucht. Dabei spricht man von latentem oder virtuellem Wasser. Für eine Tasse Kaffee wird demnach etwa 140 Liter Wasser bzw. virtuelles Wasser verwendet, das im Anbau und bei der Röstung, bei der Verschiffung und in der Zubereitung steckt. In einer Tomate stecken rund 13 Liter Wasser, in einem Glas Milch 200 Liter Wasser. Für die Herstellung von 1 Kilogramm Käse sind sogar rund 5000 Liter Wasser notwendig. Und für 1 Kilogramm Rindfleisch durchschnittlich sogar 15.455 Liter Wasser, inklusive virtuelles Wasser. Für die Produktion eines PCs sind es rund 16.600 Liter. Und für die Herstellung eines rund 1.500 Kilogramm schweren Autos, also ein Mittelklassewagen, etwa 400.000 Liter. Das meiste Wasser führen die Deutschen über Agrargüter aus Brasilien ein, nämlich 5,7 Milliarden Kubikmeter. Gefolgt von der Elfenbeinküste mit 4,2 Milliarden Kubikmeter und Frankreich mit 3,5 Milliarden Kubikmeter. Der Wasserfußabdruck der Industrie liegt bei 36,4 Milliarden Kubikmetern. Die privaten Haushalte bringen es auf 5,5 Milliarden Kubikmeter. Bezieht man das virtuelle Wasser mit ein, verbraucht jeder Bundesbürger pro Tag 5.288 Liter. Das sind 25 Badewannen voll. Was wir tun können, um unseren Wasserfußabdruck zu verkleinern? Zum einen bewusst überlegen und entscheiden, was wir kaufen und essen. Zum anderen vielleicht auf das regelmäßige Bad verzichten und kürzer unter der Dusche stehen. Ein täglich mit Grundwasserfragen konfrontierter Ingenieur sagte bereits in den 70er Jahren: Das Wasser ist der Erde Blut, drum schütze du es gut. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de. Ohrensausen wurde Ihnen präsentiert von Deine Stimme für Südafrika. Erzählen Sie Ihre Geschichte oder Ihre Vorstellungen zu Südafrika. Klicken Sie sich rein unter www.wissen.de. deinsüdafrika.de/mosaik. Unter allen Teilnehmern wird eine Reise zur FIFA-Fußball-WM 2010 in Südafrika verlost.